Ausgedrückte Entblößung des falschen Glaubens. Auf dass alle Welt sehen und greifen mög, wer unser großer Hansen sind. Unsere Gelehrten wollten gern das Gezeugnis des Geists Jesu auf die hohen Schul bringen. Es wird ihnen gar weit fehl. Nachdem sie nicht darum gelehrt sind, dass der Gemeinmann ihnen durch ihre Lehre soll gleich werden, sondern sie wollen allein den Glauben urteilen mit ihrer gestohlenen Schrift, so sie doch ganz und gar keinen Glauben, weder bei Gott oder vor den Menschen haben. Denn es sieht und greift ein jeder, dass sie nach Ehren und Gütern streben. Derhalben musst du, gemeiner Mann, selber gelehrt werden, auf dass du nicht länger verführet würdest.